Ab jetzt läuft das Club-Ding. Wirbis. Live, laut, lässig. Unser Ding. Unser Ding. Club-Ding mit Florian. Einen schönen Sonntagabend. Hier ist das Clubding, die Sounds of the Underground für euch in the Mix. Natürlich wieder mit mir, dem Flo. Heute habe ich wieder was ganz Besonderes für euch am Start. In einer Woche ist nämlich wieder die jährliche Mayday in Dortmund. Am 30. April findet der Rave zum 18. Mal in den Westfalenhallen statt. Und wir haben für euch natürlich nochmal 2x2 Tickets abgeklärt. Mehr dazu später dann. In der ersten Stunde spiele ich euch erstmal ein paar Künstler von der Mayday, bevor wir dann ab 22 Uhr ein Set von Lost Frequencies am Start haben, der dieses Jahr auch bei der Mayday spielt. Fangen wir erstmal mit dem Track an. Dem ersten, der kommt von Tiesto. Der hat vor kurzem eine 7-Track-EP released und ich spiele euch daraus gleich Can't Get Enough. Und Tiesto, der ist dieses Jahr natürlich Headliner bei der Mayday. Also, schon mal ein kleiner Vorgeschmack jetzt für euch beim Clubding. Yeah. neue Nummer von Diplo hier gerade eben aus seiner neuen 2-Track-EP. Das war Hold You Tight gerade für euch beim Clubding. Heute geht's ja bei uns um die Mayday. Die findet nächste Woche Dienstag am 30. April in den Westfalenhallen in Dortmund statt. Und dieses Jahr ist das Motto When Music Matters. Und auch Lost Frequencies aus Belgien wird dieses Jahr dort auflegen. Ist ja momentan auch mit seinem Track Recognized ziemlich erfolgreich in den Charts vertreten. Und ich spiele euch jetzt schon mal seinen neuesten Remix von dem R&B-Klassiker American Boy von Estelle und Kanye West, bevor er hier ab 22 Uhr dann gleich einen Mix für euch macht. Ganz viel Spaß mit der Nummer. This the number one, this the number one, this the number one champion sound. This the number one, this the number one, this the number one champion sound. This the number one, this the number one, this the number one champion sound. Estelle, we about to get down. Gladys, and I know they love it, so they hit with all that ruggish. Unser Ding. Club Ding. Die heißesten elektronischen Tracks. Trissy Says war das gerade hier von A-Track, ist im Zuge seiner Bootleg Series Volume 3 released worden. Und heute ist ja bei uns Thema Mayday in Dortmund am 30. April. Eine riesengeile Show. Und ich habe euch versprochen, wir haben noch Tickets für euch da. 2x2 Tickets, also du plus Begleitung. Und wenn du Bock hast, schreib uns jetzt direkt schnell eine E-Mail an clubding@unserding.de und dann losen wir aus, wer mit Begleitung in die Dortmunder Westfalenhalle zur Mayday kommt. Also clubding@unserding.de ist die E-Mail-Adresse, schreibt mir einfach. In der Zwischenzeit spiele ich euch hier Boys Noise, der dieses Jahr auch auf der Mayday auflegen wird, und ich wünsche euch viel Glück. Never Get Enough von Turf hier beim Clubding. So, die 4 Tickets für die Mayday haben 2 neue glückliche Besitzer gefunden. Eure E-Mail an clubding@unserding.de. Und bevor es dann einen richtigen Vorgeschmack auf den 30. April mit Lost Frequencies in der Special-Stunde hier bei uns gibt, spiele ich euch noch ein paar kleine Nummern am Stück. Als erstes gibt es was Neues von Bunny Tiger Records, hier von Salamander mit 9mm im Frey Edit. Danach habe ich Between the Lines von Robin im Louis Vega Mix. Und wir haben noch was von Exploited Ghetto, Enduro Disco, The Knowledge. Ganz viel Spaß dabei. I'm known to get messy. I'm known to get messy. Got my 9mm.

Unser Ding. Club Ding. Die heißesten elektronischen Tracks. Unser Ding. Club Ding. Oh. Die angesagtesten Sounds aus den Clubs. Unser Ding. Nummer hier von dem Schweden Axel Bowman. Das war gerade Surfliner. Kommen wir jetzt zu dem heutigen DJ-Mix. Ein kleiner Vorgeschmack auf die Mayday am 30. April. Lost Frequencies wird dort nämlich auch auflegen. Zu Felix Dalay gibt's, so heißt er mit bürgerlichem Namen, ja, ziemlich viel zu sagen und ich glaube, man muss nicht viel sagen. Der hat unzählige Hits wie zum Beispiel Crazy, Are You With Me oder Reality produziert, legt weltweit seitdem auf und zum Tanz in den Mai macht er dann auch gleich in Dortmund Halt. Also, freut euch jetzt auf eine Stunde lang. Lost Frequencies in the Mix im Mayday Special für euch. Touch somebody before. You are made of pure dreams, mixed with champagne for sure. Do you ever wonder how good life could be? You don't have to wonder, just be next to me. There's a fire in my soul. It's a gasoline in you. Make me burn out of control. Darker days, darker trying to let go. I need you to show me, I need you to please tell me something that I don't know. Comes up. Oh, the strangest ways on. You come and go, go, go, just like before, before. Ooh, oh. I should have known, I should have known. I'm all in. It's late in the morning. If I fall down, then I can keep crawling. Unser Ding. Club Ding. Die angesagtesten Sounds aus den Clubs. Unser Ding. Make it right, but you're on my mind every night. I just keep on running back to you, running back to you. I just keep on running back to you, running back to you. And I just keep on running back to you, running back to you. I just keep on running back to you, running back to you. I just keep on running, running, running, running, running. Is this love? Am I the one you're thinking of? 'Cause when I had too much, you're on my mind. And what we have is hard to find. I just keep on running back to you, running back to you. I just keep on running back to you, running back to you. And I just keep on running back to you, running back to you. I just keep on just keep on running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running. I just keep on running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running. I just keep on. Tape pushed me down.

the click like damn, what's next? Like damn, what's next?